aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Glück ist keine Glückssache. Über die Erforschung und Umsetzung eines begehrten Lebensgefühls. Sie hören eine Sendung von Inge Bongard und Dörte Hinrichs. Entlocken Sie Ihrem Körper Glücksstoffe. Schlafen Sie sich glücklich. Glück ist vor allem ein Zustand, auf den Sie sich vorbereiten können. Es ist höchste Zeit, mit dem jahrtausendealten Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lange hat man uns eingeredet und haben wir treuherzig geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück bescheren wird. Schreibt Paul Watzlawick schon vor 20 Jahren in seiner Anleitung zum Unglücklichsein. Unserer Welt, die in einer Flutwelle von Anweisungen zum Glücklichsein zu ertrinken droht, darf ein Rettungsring nicht länger vorenthalten werden, rechtfertigt der berühmte Psychologe auf ironische Weise sein Ansinnen. Und dennoch, nach wie vor jagen die meisten Menschen wie Getriebene nach dem Glück, ohne genau zu wissen, wonach sie eigentlich suchen. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Das Streben nach Glück ist eine von den Biologen und Psychologen zu erklärende Tatsache. Und dieses Streben nach Glück ist sozusagen hirnphysiologisch angelegt oder wird durch die Struktur des Gehirns ermöglicht. Uns interessiert eigentlich, wie sich dieses natürliche Glücksstreben, worüber die Philosophen seit der Antike nachgedacht haben, wie sich das realisiert. Dann ist es schon faszinierend festzustellen, dass das menschliche Gehirn ganz bemerkenswerte Ideen von Glück und den Wegen dazu haben kann. Es war für mich sehr aufschlussreich, dass befreundete Nachbarn im Zusammenhang mit der Gründung des Instituts für Glücksforschung 1990 und andere auch in ein homerisches Gelächter fielen. Und dann sagte die Nachbarin zu ihrem Mann: Wir haben ein schönes Haus, wir haben zwei gut geratene Kinder, wir haben Geld genug. Ist das alles? Und das ist die entscheidende Frage. Ist das alles? Offensichtlich nicht. So Alfred Bellebaum, emeritierter Professor für Soziologie und Gründer des Instituts für Glücksforschung in Fallendar bei Koblenz. Wohlstand und Familie allein scheinen oftmals nicht zu genügen, um glücklich zu sein. Also, was muss ich unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen? Hilft mir der Zufall oder ein Training? Ist es eine Frage der äußeren Umstände oder der eigenen Bedürfnisse, der sinnlichen Lust oder des Geistes? Kann ich das Glück aktiv erzwingen oder muss ich ruhig abwarten und es stellt sich nebenbei ein? Ist das Glück eine rein individuelle Angelegenheit oder gibt es eine allgemeingültige Glücksformel? Was überhaupt ist Glück? Glück ist viel mehr als das Gegenteil von Unglück. Glück ist ein Gefühl, aber anders als Wut und Angst und Trauer, kein negatives Gefühl, sondern ein positives Gefühl, mit dem uns die Natur ein Signal dafür gibt, dass wir in einer Situation sind, die gut für uns ist, die wir wiederherstellen sollen, die wir uns einprägen sollen. Das ist nach der Vorstellung der modernen neuropsychologischen Forschung Glück. Erläutert Dr. Stefan Klein, Wissenschaftsjournalist und Autor des Bestsellers Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen. In den Buchhandlungen stapeln sich zahlreiche Glücksratgeber, die dem Glück auf die Sprünge helfen wollen. Bei einer ersten Datenbankrecherche erscheinen über 2.500 Titel zum Thema. Eine kaum zu überblickende Menge, darunter viele pseudowissenschaftliche Abhandlungen und bunte Anleitungen zum Glücklichsein. Sie finden reißenden Absatz. Stefan Klein sieht eine Ursache für die verstärkte Glückssuche in dem Bedürfnis der Menschen nach Orientierung. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und der schnellen gesellschaftlichen Veränderungen sehnen sich viele nach verbindlichen Werten im Leben. Eine andere Ursache für den momentanen Glücksboom führt er auf neue Erkenntnisse der Glücksforschung zurück. Man dachte ja lange, Glück ist etwas, darüber kann man nur philosophieren und vielleicht ein bisschen psychologisieren. Wir haben nun in den letzten 5 Jahren gelernt, dass Glück auch etwas ist, was man naturwissenschaftlich erforschen kann. Glück ist ein Gefühl und das kann man sogar messen. Die Wissenschaft hat gelernt, wie dieses Gefühl entsteht und auch, was man dafür tun kann, um sich offener zu machen, um sich bereiter zu machen für dieses Gefühl. Doch die Frage, was Glück ist, allgemeingültig zu beantworten, bleibt bis heute ergebnislos. Einig ist man sich lediglich darin, dass Glück das ist, was Menschen sich darunter vorstellen oder als Glück empfinden. Die moderne Glücksforschung geht inzwischen davon aus, dass das Glück viel mit unserer persönlichen Einstellung zu tun hat. Philosophen, Soziologen, Psychologen, Biologen, Hirnforscher und Meinungsforscher untersuchen die Vorstellungen, Emotionen, Lebensumstände und die biologischen und psychischen Prozesse, die von Menschen als Glück bezeichnet werden. Der Arzt und Dichter Gottfried Benn formulierte kurz und bündig: Glück ist dumm sein und Arbeit haben. Wer Glück hat beim Spiel, im Geschäft, in der Liebe, so der Volksmund, der hat mehr Glück als Verstand. Das Glück haben im Sinne einer glücklichen Fügung erschließt sich begrifflich sehr schnell. Das Glück als Gefühl ist alles andere als Glückssache und nicht so leicht fassbar. Glück, das sind zum Beispiel Freunde, gute Freunde, die zu einem halten. Für mich bedeutet Glück Harmonie, Gesundheit und auch geliebt zu werden. Wenn ich weiß, meinen Kindern geht's gut, dann macht es mich persönlich glücklich. Ich fühle mich wohl und bin zufrieden. Ich gehe unwahrscheinlich gerne im Herbst in den Wald Pilze sammeln, freue mich über die schöne Natur. Aber genauso gerne gehe ich auch angeln und freue mich über jeden großen und auch kleinen Fisch. Ich bin auch ein Kriegskind. Für mich bedeutet Glück auch, dass ich diesen Zweiten Weltkrieg gut überstanden habe, ebenfalls die Familie. Glück ist für mich das Gefühl, mit sich selbst absolut im Reinen zu sein und einfach möglichst sorglos leben zu können. Für mich bedeutet Glück, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und aus dem Fenster schaue und die Sonne scheint. Dann gehe ich den Tag ganz fröhlich an. Ja, wenn meine Leute, mit denen ich zu tun habe, gerne mit mir zusammen sind. Keine Millionen. Würde ich zwar mitnehmen, aber brauche ich nicht zwingend. Ich wandere sehr gern in den Bergen. Und wenn ich mich also dann ganz mühselig den Berg hochgeschunden habe und den Gipfel erklommen habe und ich genieße diese wunderbare Aussicht, dann ist das ein unheimliches Glücksmoment. Der berühmteste Satz mit Blick auf Glück stammt ja von Aristoteles. Alle Menschen wollen glücklich sein. Und glücklich ist der Mensch dann, so seine These, wenn er seine Pflichten an dem Ort erfüllt, wo er aufgrund einer kosmischen Ordnung platziert ist. Sei es als Bürger, Vollbürger, sei es als Sklave, sei es als Handwerker, sei es als Philosoph. Die Parallele zur modernen Gesellschaft besteht darin, dass wir ja heute überhaupt oder kaum noch uns orientieren an transzendenten Wesenheiten, welche es auch immer sein mögen, sondern auf uns selbst bezogen sind. Man nennt das die Psychologisierung oder Subjektivierung von Glück. Jeder ist seines Glückes Schmied. Im alten Ägypten gab es diese Vorstellung von Subjektivierung, Privatisierung nicht. Die Schlagworte lauten: Es gibt kein Glück ohne Gott, es gibt kein Glück ohne den König und es gibt kein Glück ohne den anderen. Das wäre auch eine eher am kollektiven Vorstellung orientierte Annahme über Glück. Also wir haben eher eine stark privatistische Ansicht von Glück. Aber bitte nicht vergessen, dass die Mittel, um Glücksempfindungen zu bekommen, von gesellschaftlichen Vorgaben durchdrungen sind. Schön sein, wohlhabend sein, gesund sein. Aber das sind nicht alle. Wenn Sie sehr seriöse empirische Untersuchungen sich näher anschauen, da steht an erster Stelle sowieso immer gute persönliche Beziehungen, funktionierende Ehe und so weiter und so fort. Hauptquellen von Glück und Zufriedenheit im Leben von Erwachsenen sind der Beruf und die Erfahrung der Liebe und des Geliebtwerdens. Die Erfüllung des Lebens im richtigen Partner kann manche beruflichen Schwierigkeiten kompensieren und umgekehrt. Die Einbettung in die eigene Familie ist für die meisten der wichtigste Glücksbringer. Bei einer im Jahre 2001 von der Hans-Seidel-Stiftung durchgeführten Untersuchung stimmten 91% der Frauen und 89% der Männer der Aussage zu, dass eigene Kinder ein Garant sind von Lebensqualität, Sinn und Glück. Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen sich Soziologen und Psychologen mit der empirischen Erfassung von Glücksempfindungen, ihren Voraussetzungen, ihren Ausprägungen und Auswirkungen. In der Demoskopie ist Glück als subjektives Wohlbefinden auch Gegenstand der soziologisch orientierten Umfrageforschung. Dabei geht es um die subjektiven und objektiven Lebensbedingungen von Menschen in aller Welt. Weit über 1000 Studien aus 68 Ländern haben Eingang gefunden in die World Database of Happiness an der Erasmus-Universität Rotterdam. Aufgebaut von Professor Ruth Veenhoven, einem Wegbereiter der empirischen Glücksforschung in Europa. Die Untersuchungen des Soziologen haben unter anderem ergeben, dass es uns als junge Erwachsene und als alte Menschen am besten geht. Zwischen 30 und 35 Jahren gibt es allerdings ein Glückstief. Vermutlich liegt das an den äußeren Bedingungen, die uns dann belasten. Kinder, Kredite, Karriere, so Veenhoven in einem kürzlich veröffentlichten Stern-Interview. Gleichzeitig zeigen viele Untersuchungen, dass grundsätzlich das Glücklichsein, die Empfindung von Zufriedenheit und Freude, erstaunlich wenig von den äußeren Umständen des Lebens abhängt. Alle äußeren Faktoren zusammengenommen, Einkommen, Kinder, Intelligenz und so weiter, machen nicht mehr als 10% aus, so Stefan Klein. Der Autor der Glücksformel gibt außerdem zu bedenken, das, was in diesen Forschungen untersucht worden ist, ist nicht Glück, sondern ist Zufriedenheit. Was ist der Unterschied? Glück ist ein Gefühl und das spielt sich in einem Moment ab, im Jetzt. Zufriedenheit ist ein Urteil über eine Lebenssituation, über eine ganze Kollektion von solchen Gefühlen, wie wir sie aus unserer Erinnerung wahrnehmen. Zufriedenheit ist also etwas, was sehr viel mehr vom Verstand und damit auch mehr von kulturellen Konventionen bestimmt wird als Glücksempfindungen. Die Glücksgefühle in verschiedenen Ländern, die zu vergleichen wäre unsinnig, denn die Weise, wie Glück ausgelöst wird und wie es in uns entsteht, das ist sehr stark von unserer Neurobiologie bestimmt und daher bei allen Menschen gleich. Was sie vergleichen können, das ist die Lebenszufriedenheit. Wissenschaftlich beglaubigt sind die Dänen und die Schweizer laut Umfragen derzeit die glücklichsten. 8,2 bzw. 8,1 Punkte erzielen sie auf der bis 10 reichenden Skala nationalen seelischen Wohlbefindens. Auf 6,7 Punkte bringen es immerhin die Deutschen. Den letzten Platz von 67 belegen die Moldawier mit 3 Punkten. Bereits Mitte der 50er Jahre hat das Allensbacher Institut für Demoskopie begonnen, Lebensstandard und Zufriedenheit in Deutschland zu vergleichen. Der Lebensstandard der Deutschen hat sich seit den 1950er Jahren ungefähr verdreifacht. Die Einkommen haben sich sogar verachtfacht. Der Unterschied liegt in der Inflation. Die Lebenszufriedenheit ist aber praktisch gleich geblieben. Wenn Sie die Leute fragen, dann finden Sie ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die sagt, ja, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ein Drittel sagt mal so und ein weiteres Drittel sagt, ich bin mit meinem Leben unzufrieden. Also zum Beispiel die Iren sind im statistischen Durchschnitt deutlich zufriedener als die Deutschen. Sie verdienen aber ein Drittel weniger und ihr Lebensstandard ist ungefähr um ein Drittel niedriger. Daraus kann man folgern und das tun viele Beobachter der modernen Gesellschaft, und das weiß man eigentlich auch schon aus der Menschheitsgeschichte, dass Wohlstand allein kein relevanter Faktor für Glück sein muss. Und aus der Tatsache, dass Wohlstand nicht notwendigerweise anhaltendes Glück garantieren muss, gibt es eine gewisse Unzufriedenheit mit dem erreichten Lebensstandard, mit dem man ganz offensichtlich die berühmt-berüchtigte Sinnfrage nicht beantworten kann. Die Menschen in Island gehören zu den zufriedensten auf der Welt. Sie sitzen fast ein halbes Jahr lang in Dunkelheit, in einem schauerlichen Klima und sind trotzdem mit ihrem Leben sehr viel zufriedener als beispielsweise die Deutschen oder die Franzosen. Es liegt daran, dass der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft hoch ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sich aufeinander verlassen zu können. Es liegt daran, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht sehr groß sind, sodass die Menschen das Gefühl haben, gemeinsame Interessen zu haben. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, über die Gestaltung ihrer Umgebung stark mitbestimmen zu können. Es gibt also gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die statistisch gesehen die Lebenszufriedenheit erhöhen. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 ist sogar The Pursuit of Happiness, das Recht auf Glücksstreben, verankert. Glücksforscher Professor Alfred Bellebaum. Das hat viele Menschen verwundert und hat mich auch sehr verwundert, denn das Recht des Menschen nach Glück zu streben setzt ja voraus, dass es vorher dieses Recht eigentlich gar nicht gegeben hat. Und in der Tat wird man in einer mittelalterlich geprägten Kultur unter stark religiösem christlichen Einfluss den Menschen nicht zugestehen, in dieser Welt der Sinn des irdischen Lebens sei, Glück und Zufriedenheit im Maximum zu erleben. Es müssen also Defizite empfunden worden sein. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung legt nicht fest, dass der Staat verpflichtet wäre, Glück zu ermöglichen, sondern nur Umstände zu schaffen, die es die Menschen in die Lage versetzen, sich auch um eine zufriedenstellende, das Leben glücken lassende Lebensweise zu bemühen. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Etwas vom Glücksgedanken schimmert durch bei uns in dem Begriff des Sozialstaates oder des Wohlfahrtsstaates. Er lebt unter anderem von der Vorstellung, dass der Staat verpflichtet wäre, soziale Verhältnisse zu garantieren. Ein Aspekt dessen, was bestimmte Politiker unter dem Wort sozial verstehen, lautet Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit impliziert eine gewisse Anpassung der Lebenschancen. Wohlfahrt ist sozusagen eine abgemagerte Version von Glück. Auch ohne staatliche Glücksverordnung hoffen hierzulande die Menschen, ihr Glück zu finden. Zwischen Askese und Genuss bewegen sich die vielfältigen Glücksvorstellungen, wobei laut einer Allensbach-Umfrage 56% der Deutschen ihren Lebenssinn vor allem im Genuss sehen. Überwiegend hedonistisch fallen heutige Glücksbeschreibungen aus. Insbesondere in der Freizeit suchen viele nach optimalen, lustvollen Erlebnissen. Freizeit wird zur vorrangigen Domäne der Glückssuche und wirkt wie eine Art existenzielle Grundlage für menschliche Selbstentfaltung. Der Soziologe Ulrich Beck schreibt in seinem Buch Die Risikogesellschaft: In der Suche nach Selbsterfüllung reisen die Menschen nach Tourismuskatalog in alle Winkel der Erde. Sie zerbrechen die besten Ehen und gehen in rascher Folge immer neue Bindungen ein. Sie lassen sich umschulen, sie fasten, sie joggen. Sie wechseln von einer Therapiegruppe zur anderen. Besessen von dem Ziel der Selbstverwirklichung reißen sie sich selbst aus der Erde heraus, um nachzusehen, ob ihre Wurzeln auch wirklich gesund sind. Rastloses Glücksstreben gilt als ärgster Feind der Zufriedenheit. Wonach wir streben sollen, das vermitteln insbesondere die Medien, die Unterhaltungsindustrie und die Werbung. Sie prägen heute in nicht unerheblichem Maße unsere Vorstellungen davon, was als gesellschaftlich begehrenswert gilt. Und sie stilisieren Personen zu Ikonen des Glücks, denen viele Menschen versuchen nachzueifern. Damit nähren sie idealisierte Erwartungen an das eigene Glück und produzieren auf diese Weise oft eine Anleitung zum Unglücklichsein. Glück, so hat der französische Philosoph Voltaire schon vor mehr als 200 Jahren behauptet, sei eine Folge angenehmer Gefühle. Psychologen und Hirnforscher geben ihm heute recht. Das Glücksgefühl beruht auf einem chemischen Prozess im Gehirn. Bestimmte Moleküle, darunter auch Endorphine, werden durch bestimmte Reize ausgeschüttet und von Rezeptoren aufgenommen. Sie lösen das Glücksgefühl aus, allerdings nur für kurze Zeit. Das ersehnte Gefühl ist nur ein flüchtiges Phänomen. Verweile doch, o Augenblick, du bist so schön. Goethes Wunsch beeindruckt das Gehirn leider nicht. Die chemischen Substanzen, die uns ein Hochgefühl geben, werden schneller wieder abgebaut, als uns lieb ist. Neue Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen stören oft viel zu schnell den harmonischen Zustand im Gehirn. Auch nicht erfüllte Erwartungen, verletzte Gefühle und Konflikte mit anderen Menschen bereiten dem Glücksgefühl ein schnelles Ende und stiften Unruhe. Verunsicherung, Angst und Stress sind die Folge. Da helfen auch keine sogenannten Glückspillen oder Drogen. Die Einnahme von Psychostimulantien, bei denen ähnliche chemische Vorgänge im Gehirn ausgelöst werden, wie zum Beispiel beim Verliebtsein, implizieren die Gefahr von Abhängigkeit. Hat sich der Körper erst an dieses vorübergehende Hochgefühl gewöhnt, ist ein immer stärkerer oder anderer Kick nötig, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Mit Chemie, so die bittere Erkenntnis, ist das Gehirn offenbar nicht in ein beständiges Beglückungsorgan zu verwandeln. Wie relativ das Glücksempfinden ist und wie eng es mit dem jeweiligen soziokulturellen Trend verknüpft ist, zeigt sich zum Beispiel auch bei der Ausübung von Extremsportarten. Immer in der Hoffnung, in einen einzigartigen Rauschzustand zu gelangen. Die Hamburger Diplomsoziologin und Psychologin Christiane Rettlefsen erklärt sich dieses Bedürfnis folgendermaßen. Wir suchen nach ganz großen Erlebnissen, die prickelig sind. Also mittlerweile ist in aller Munde auch die Kenntnis darüber, dass unser Gehirn dann Endorphine ausschüttet, wenn wir ein ganz tolles Erlebnis haben. Und das fühlt sich schon prickelig und prall an und davon wollen wir mehr. Und je mehr wir davon wollen, desto mehr müssen wir diese Erlebnisse steigern. Und in dieser Steigerung kommen wir irgendwann an unsere Grenzen. Bungee-Jumping ist ja noch okay, wenn dann der TÜV das Seil gut geprüft hat. Aber S-Bahn-Surfen zum Beispiel hat schon also zu etlichen Todesfällen geführt und ist möglicherweise für den Einzelnen ein ultimativer Kick. Aber zum Glücklichsein ist es eigentlich eher der Ausstieg, weil es ist das Spiel mit dem Tod. Und damit gehen wir in ein solches Extrem hinein, was sicherlich ungeheuer viel in unserem Körper bewirkt und Gefühlskatastrophen auslöst, die ganz, ganz groß sind. Aber was hat das mit Glück zu tun? Der Rausch ist nur die Sprintversion des Glücks. Die emotionale Reichweite solcher Ereignisse ist begrenzt. Psychologen koppeln Glück heute nicht mehr ausschließlich an Episoden sexueller und anderer Lust. Glück entspringt nicht nur dem Gefälle von Spannung und Entspannung, ist aber auch mehr als ein anhaltendes, laues Behagen, schreibt Heiko Ernst, Herausgeber der Zeitschrift Psychologie heute. Zwischen dem Sekundenglück des Orgasmus und dem anhaltenden Lebensglück erstreckt sich eine komplexe psychische Landschaft. Seit Beginn der 90er Jahre kann man mit Hilfe der Computertomographie, den sogenannten bildgebenden Verfahren, dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen. Dadurch wird sichtbar, welche Hirnregionen aktiviert werden bei Lust, Angst, Trauer und Liebe. Doch die Begeisterung über die Entdeckung dieser Gefühlszentren währte nur kurz. Denn schnell wurde deutlich, dass die mit einem bestimmten Gefühl im Gehirn einhergehenden Aktivierungsmuster individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Professor Gerald Hüther, Leiter der Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Universitätsklinik Göttingen. Glück ist eben ein Zustand, der sich dann einstellt, wenn man eine eigene Erfahrung gemacht hat. Es gibt keine zwei Menschen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben und deshalb sind auch die Bewertungen dessen, was um sie herum geschieht, eben individuell jedes Mal verschieden. Und deshalb kann eigentlich nur derjenige, der selbst betroffen ist, entscheiden, ob irgendetwas, was da auf ihn zukommt, ihm entweder Angst macht oder ihn vielleicht auch glücklich macht. Und insofern müssen wir einfach uns vielleicht von der Vorstellung verabschieden, dass es irgendetwas gäbe, was dazu beitragen könnte, alle Menschen glücklich zu machen. Also eine Glücksformel für alle. Sondern wir müssen eben eher sagen, die entscheidende Formel besteht darin, dass jeder für sich selbst herausfindet, wie er immer wieder diesen Zustand innerer Harmonie erreichen kann, der ihm auch immer wieder abhanden kommt und abhanden kommen muss. Denn nur wenn das Gehirn gefordert ist, wenn es lernt, Probleme zu lösen, kann sich bei der erfolgreichen Bewältigung ein Glücksgefühl einstellen. Das ist ja vielleicht die allerschönste und froheste Botschaft, die die moderne Hirnforschung zu vermitteln hat. Das Hirn des Menschen ist im Gegensatz zu dem der Tiere offenbar zeitlebens lernfähig und veränderbar. Voraussetzung allerdings dafür, dass sich im Alter, im Erwachsenenzustand, im Hirn auch nochmal was ändert, ist, dass man nicht allzu überzeugt ist von der Richtigkeit der einmal gefundenen Lösungen. Es gibt gar zu viele Menschen, die im Laufe ihrer Entwicklung ein paar Erfahrungen machen und dann halten sie diese wenigen Erfahrungen für alleinselig machend und dann versuchen sie es mit diesen wenigen Strategien immer wieder auf die gleiche Weise, Probleme zu bewältigen, die sich im späteren Leben stellen. Was für das Gehirn viel besser wäre, so Professor Gerald Hüther, wäre eine Strategie, die darauf abzielt, dass man sich immer wieder neue Bereiche sucht, um sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten zur Gestaltung der Welt und zur Gestaltung von Beziehungen entdecken zu können. Das bedeutet, dass wir ständig ausprobieren müssen, welche Brücke jeweils tragfähig ist, zwischen Nähe und Distanz, Kooperation und Eigenaktivität, Anpassung und Selbstverantwortung, Feigheit und Mut, Moden und Profil, Offenheit und Abgrenzung. Und jedes Mal, wenn man auf diese Weise unter Aktivierung der emotionalen Zentren eine neue Lösung gefunden hat, um das Gleichgewicht wiederzufinden, dann werden die dabei benutzten und aktivierten Verschaltungen gewissermaßen fest eingefahren im Hirn. Das nennen die Hirnforscher Bahnungsprozesse. Und das führt dazu, dass gewissermaßen im Hirn aus anfänglich noch sehr dünnen Nervenwegen allmählich Straßen und wenn man es gar zu sehr übertreibt, auch Autobahnen werden können. Von eingefahrenen Denk- und Handlungsweisen wegzukommen, kann also durchaus lohnend sein. Probleme müssen nicht in die Sackgasse führen, sondern im Gegenteil. Sie können Wegweiser sein, um neue Glückshorizonte zu eröffnen. Wir scheitern ja nicht an unserer Unfähigkeit, sondern wir scheitern meist deshalb, weil wir uns den Problemen, die es gibt, nicht stellen wollen. Wir versuchen, diese Probleme zu verdrängen. Wir versuchen, sie nicht wahrzunehmen. Wir versuchen, uns sogar einzureden, dass es im Leben darauf ankäme, keine Probleme zu haben. Das ist alles nicht sehr produktiv. Es wäre schöner, wenn wir uns gegenseitig darin bestärken würden, dass es eigentlich Spaß macht, Probleme zu bewältigen. Dass es Spaß macht, gemeinsam zuzupacken und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, wenn es irgendwo klemmt. Glück ist eine Überwindungsprämie, wusste schon der Schriftsteller und Psychologe Manet Sperber. Die Flexibilität im Denken und Handeln und das Selbstvertrauen, auch schwierige Situationen meistern zu können, erhöhen das Maß, Glück zu erfahren. Die amerikanischen Sozialwissenschaftler Ed Diener und David Myers haben bei der Auswertung ihrer empirischen Glücksstudien 4 Merkmale gefunden, die glückliche Menschen ausmachen. Sie haben eine generell positive Lebenseinstellung und sie sind sozial bejahend. Das heißt, sie knüpfen gute Beziehungen, pflegen Freundschaften und engagieren sich für andere im Gemeinwesen. Außerdem sind sie davon überzeugt, dass sie ihr eigenes Leben im Griff haben und sie haben ein gutes Selbstwertgefühl. Das hat Folgen. Die guten Gefühle wirken Stress entgegen, regen das Immunsystem an und fördern die Leistungen des Geistes. Glückliche Menschen sind nachweislich kreativer und lösen Probleme besser und schneller. Denn positive Emotionen lassen die Nervenverbindungen im Gehirn wachsen, wie molekularbiologische Untersuchungen gezeigt haben. Die Anlagen zum Glücklichsein, die sind uns angeboren und die funktionieren bei uns allen auf die gleiche Weise. Das ist so, wie wir alle auf die gleiche Weise einen Schnupfen bekommen. Worin wir uns unterscheiden, ist, welche äußerlichen Reize, welche Vorstellungen Glücksgefühle auslösen, nicht? Also der eine Mensch fährt lieber ans Meer und der andere findet seine Seligkeit in den Bergen. Das hat zu tun mit unserer Erziehung, mit unserer Lebensgeschichte, den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sicherlich zum Teil auch mit unseren genetischen Anlagen. Aber wie wir diese Gefühle empfinden und was wir tun können, um sie stärker zu empfinden, als wir das gewohnt sind, das funktioniert bei uns allen auf die gleiche Weise. Konstatiert der Naturwissenschaftler und Autor der Glücksformel Stefan Klein. Die ersten Glückserfahrungen macht schon der Säugling, wenn er zum Beispiel schreit und daraufhin sein Hunger gestillt wird, wenn er getröstet und gestreichelt wird. Dann lernt er 2 wichtige Voraussetzungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen. Das heißt, wenn seine Mutter seine Bedürfnisse befriedigt, erfährt das Kind Sicherheit in einer Bindungsbeziehung. Und daraus wiederum entsteht Selbstvertrauen, um später einmal in der Lage sein zu können, Probleme selbstständig zu lösen. Selbstwertgefühl wirkt wie eine seelische Ölhaut, an der Ungemach und Ärger abperlen. Der amerikanische Sozialpsychologe Ed Diener kommt in seinen Untersuchungen zu dem Schluss, dass darin die einzig wirklich festzumachende, unerlässliche Bedingung für ein glückliches und zufriedenes Leben liegt. Als generell glücksfördernd benennt Professor Gerald Hüther folgende Problemlösungsstrategien. Die erste ist die Aneignung von Kompetenzen, von Wissen und Erfahrung. Wer weiß, wie es geht, wird nicht immer gleich durch irgendetwas Neues, was auf ihn zukommt, aus der Bahn geworfen. Die zweite nennen die Amerikaner Psychosocial Support, psychosoziale Unterstützung. Und das kennen wir alle. Immer dann, wenn es bedrohlich wird, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn jemand da ist und wenn jemand gefunden werden kann, der einem dann bei der Lösung des Problems behilflich ist. Das können Freunde sein, das können aber auch manchmal Vorstellungen sein. Vorstellungen von jemand, wo man weiß, dass der es so und so machen würde. Die dritte Möglichkeit, um mit Belastungen umzugehen, um Unruhe in innere Ruhe und Harmonie und damit auch Glück zu verwandeln, besteht darin, dass man innere Vorstellungen verwendet, innere Bilder, die jeder Mensch in sich trägt, Sicherheit bietende innere Bilder, die ihn in die Lage versetzen, sich selbst gewissermaßen glücklich zu machen, indem er diese Bilder wachruft. Und genauso kann sich jemand unglücklich machen, indem er dauernd sozusagen schlechte Bilder hervorzaubert aus seinem Hirnkasten. Der Mensch konstruiert seine Wirklichkeit selbst im Kopf. Aber Glück ist nicht nur seine Erfindung, sondern ebenso seine Entscheidung. Der Beglückte muss auch bereit sein, das, was ihm begegnet, als Glück zu begreifen. Ein Beispiel dafür ist Hans im Glück, der im Grimmschen Märchen von seinem Meister für seine Arbeit mit einem schweren Goldklumpen entlohnt wird. Den tauscht er auf seiner anschließenden Wanderschaft gegen Dinge, die objektiv betrachtet viel weniger wert sind. Am Ende kehrt er unbeschwert und glücklich mit leeren Händen heim. Hans im Glück interpretiert seine horrenden Verluste konsequent positiv und bleibt dadurch glücklich. Die Psychologin Christiane Rettlefsen. Das ist wirklich eine Sache der Wahrnehmung. Ich glaube, wenn wir die sogenannten Glückskinder befragen würden, würden die von sich aus gar nicht sagen, dass ihnen das Glück nun besonders hold sei, sondern die haben möglicherweise auch Schicksalsschläge zu erleiden oder müssen auch mit Schwierigkeiten kämpfen, haben vielleicht auch schon mal ihren Job verloren. Die gehen nur anders damit um. Das heißt, die haben offensichtlich ein Zutrauen in sich selbst und vielleicht auch grundsätzlich in das Leben, dass alles irgendwie machbar ist. Vielleicht nur anders, als es ursprünglich gedacht ist. Ich habe die große Liebe meines Lebens kennengelernt, mit über 50 Jahren. Und das eigentlich, obwohl ich geglaubt habe, dass ich nie in meinem Leben noch mal glücklich werden könnte, weil ich ein ganz großes Unglück erlebt habe, also am Tiefpunkt meines Lebens angelangt war, weil mein Sohn an Leukämie gestorben ist und wir einen ganz langen Kampf gekämpft haben und ihn verloren haben. Und ich habe wirklich nochmal mein Glück gefunden. Tja, wie soll ich das beschreiben? Also es ist so, als ob man die ganze Welt umarmen möchte. Albert Schweitzer hat mal gesagt, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und deshalb bin ich momentan nicht besonders glücklich, weil mir der Mann, mit dem ich in der Zukunft mein Glück teilen wollte, auf dem Weg dahin abhanden gekommen ist. Aber ich gehe diesen Weg nun alleine weiter, weil ich meine Träume leben will. Und ich kann mich auf dem Weg auch über andere Dinge freuen, über ein schönes Fotomotiv, über ein schönes Gespräch oder auch über eine schöne Musik. Ganz einfach, um mich abzulenken, um mich wieder auf andere Gedanken zu bringen und mich aus dem Tal selbst rauszuholen, wo ich dann irgendwie reingeraten bin. Viele antike Philosophen begriffen das Glück als eine Balance zwischen glücklichen und unglücklichen Erfahrungen. Selbst unter schwierigsten Umständen, selbst wenn Menschen Krankheit und Misserfolge erleiden, Trennungen oder Tod von geliebten Menschen ertragen müssen, können sie noch glücklich sein, predigt der Dalai Lama in seinem Buch Der Weg zum Glück. Glück sei kein Zufall, kein Schicksal und keine Fügung, definiert das geistige und weltliche Oberhaupt der Tibeter. Lebensglück erwachse allein aus einer positiven Grundhaltung. Ein Mensch ist in dem Maße glücklich, wie er sein Leben als Ganzes bejaht, so der Rotterdamer Glücksforscher Professor Ruth Veenhoven. Viele Menschen nehmen allerdings die unglücklichen Momente im Leben intensiver wahr als die glücklichen Augenblicke, so Stefan Klein. Tatsache ist, dass wir häufig glücklicher sind, als wir es meinen. Und das hat evolutionäre Gründe. Wir reagieren nämlich auf negative Reize, also auf Unangenehmes, was uns widerfährt, viel stärker als auf positive Reize. Denn negative Gefühle sind dazu da, dass wir bestimmte Situationen vermeiden. Das kann lebensrettend sein. Positive Gefühle sind dazu da, dass wir Situationen aufsuchen. Wenn ich nun die Wahl habe zwischen Lust und mich in Sicherheit zu bringen, dann war es in unserer evolutionären Vergangenheit häufig überlebenswichtig, die Sicherheit zu wählen, denn sonst wäre ich gefressen worden. Daher reagieren wir auf negative Reize stärker als auf positive und nehmen unsere Glücksgefühle, die sehr wohl vorhanden sind, gar nicht wahr oder diskutieren sie in unserer Erinnerung später weg. Wir neigen dazu, Glück als Genuss ohne Vorgeschichte und Kosten zu begreifen. Doch das ist unrealistisch. Glück ist ein Prozess. Und auf diesem Weg empfiehlt die Psychologin Christiane Rettlefsen ein Herangehen an alles, was das Leben uns bringt, mit einem gewissen Gleichmut, mit einer gewissen Heiterkeit, mit einer Akzeptanz, dass wir vielleicht manches ändern können, aber nicht alles. Und dass wir gleichwohl, auch wenn jetzt in Anführungszeichen das Schicksal es vielleicht gerade im Moment nicht so gut mit uns meint, dass es dennoch das Leben ist und dass wir das jeden Tag geschenkt bekommen und dass wir aus diesem Geschenk jeden Tag etwas machen können. Und das ist unsere Leistung. Das heißt, glücklich sein bedeutet auch, ein bisschen zu arbeiten daran. Dann sollten wir neugierig sein auf etwas, was wir noch nicht kennen. Weil möglicherweise ist wirklich alles, was wir kennen, im Moment nicht dafür geeignet, uns zu beglücken, uns zufrieden zu machen. Aber es gibt ja möglicherweise ein riesengroßes Spektrum an Dingen, Menschen, Situationen, die wir alle noch nicht kennen. Und das heißt, wenn wir in einer solchen Situation ein Quäntchen Mut aufbringen, ein Quäntchen Neugierde dazu tun, ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden und einfach mal etwas tun, was wir sonst noch nie getan haben. Das heißt, wir trainieren, uns glücklich zu machen. Und das geht. Dabei heißt es, Abschied zu nehmen von einem vertrauten Bild der Emotionen, das aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, schreibt Stefan Klein. Das Gehirn sei kein Dampfkessel, in dem sich negative Gefühle als eine Art Druck aufstauen können und abgelassen werden müssen, um eine Überreaktion zu vermeiden. In Wahrheit seien Wut und Tränen keine Sicherheitsventile. Die heutige Neurobiologie sieht diese Affekte als Teil von Mechanismen, die sich möglicherweise selbst verstärken. Wutanfälle können die Wut eher noch steigern, Tränen uns noch tiefer in die Depression treiben. Die Glücksfähigkeit lässt sich indes mit den richtigen Übungen steigern. Dazu gehören zum Beispiel die Kontrolle, nicht die Unterdrückung, aber die Kontrolle der negativen Emotionen. Dazu gehört Abwechslung, dazu gehört mehr auf seinen Körper zu achten, eben weil Glück ein so körperliches Phänomen ist. Also zum Beispiel ganz einfach Bewegung. Dazu gehört das Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben und noch einige Zutaten mehr. Ich denke, es ist ganz wichtig, das Glück nicht durch eine einzige große Veränderung in unserem Leben zu erreichen ist. Die Menschen glauben ja häufig, ich muss dies oder das machen, ich muss diese oder jene Veränderung in meinem Leben treffen, die richtige Entscheidung treffen und plötzlich geht es mir Gold. Von diesem Glauben müssen sich auch diejenigen verabschieden, die mit professioneller Hilfe in Seminaren versuchen, ihre Aufmerksamkeit fürs Glück zu schulen. Bei der Rettlefsen Projektberatung in Hamburg beispielsweise sind dafür Psychologen, Musikpädagogen und Künstler zuständig. Unsere Vita-Mind-Seminare wenden sich an Kopf und Körper. Das heißt, wir sprechen den Kopf an, insofern als wir helfen, mit allen Glaubenssätzen aufzuräumen, die da heißen, das Glück kommt ja nicht zu mir, das geht ja immer nur zu den anderen oder ich habe immer Pech oder ich kann das sowieso nicht oder Die Situationen sind immer ganz anders als die, die ich mir eigentlich vorstellen würde. Oder das Leben ist hart und das Leben ist schlecht. Naja, also lauter Glaubenssätze dieser Art. Wenn die zu sehr und zu fest im Kopf eingebrannt sind, dann kann sich auch nichts entwickeln, weil wir dann unsere eigenen Glücksverhinderer sind. Und jetzt kommt der Körper ins Spiel, weil der Körper manchmal ganz andere Botschaften sendet. Wir haben Körperimpulse, die uns zu etwas hinziehen. Intuitiv möchten wir etwas machen, möchten wir etwas sagen, verbieten uns das aber, weil der Kopf ja wieder kontrollierend eingreift und sagt, nee, das kannst du jetzt nicht machen, das ist einfach unmöglich. Du kannst jetzt diesem Menschen nicht einfach um den Hals fallen, das geht nicht. Aber intuitiv freuen wir uns und möchten dem anderen unsere Freude mitteilen und möchten ihm um den Hals fallen. Um diese Intuition, diese uns innewohnende Weisheit, die zu Zufriedenheit, zu Glück führt, zu befreien, arbeiten wir mit allen Mitteln, nicht nur mit den sprachlichen, sondern mit Bewegung, mit Farben, mit Formen, mit Begegnung, mit Musik und geben insofern auf unseren Seminaren einen Raum frei, den wir sonst im Alltag nicht haben, um uns auszuprobieren. Unser Anspruch ist, ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt also wirklich, unsere Teilnehmer auf allen Sinneskanälen abzuholen. Das heißt, die Künstlerin wird sehr viele kreative Übungen machen, die nicht nur malerischer Art sind, sondern es können Happenings sein, Darstellungen. Die Musikpädagogin zum Beispiel arbeitet nicht nur mit Musik, sondern gerade mit den Pausen. Jedes Musikstück ist gekennzeichnet durch Pausen und unser Lebensrhythmus braucht auch Pausen. Und sie lehrt uns quasi innezuhalten, Pausen zu machen, um Abstand zu gewinnen von dem, was gerade passiert und dem wir sonst vielleicht blind folgen würden. Und in der Pause, in dem Innehalten, haben wir die Chance zu überlegen, will ich das eigentlich oder will ich das nicht oder will ich das ganz anders? Die eigentlichen Geheimnisse auf dem Weg zum Glück sind Entschlossenheit, Anstrengung und Zeit, erklärt der Dalai Lama. Mit täglicher Meditation versucht der Vielbeschäftigte, sich immer wieder aufs Neue auf sich zu besinnen. Eine solche Konzentrationsübung ist ein möglicher Weg zu mehr Glückserfahrung. Es gibt weitere Methoden, so Professor Gerald Hüther, die zur inneren Harmonisierung führen. Ein Verfahren, was uralt ist und offenbar sehr gut geht, sind rhythmische Bewegungen. Also Rhythmik, die man vollführt, indem man tanzt, indem man trommelt, indem man singt oder indem man Mantras aufsagt, führen dazu, dass dieser äußere Rhythmus, den man aufnimmt, sich auch im Hirn in Form von Aktivierungsmustern ausbreitet und damit kann gewissermaßen innere Unruhe durch äußere Rhythmisierung aufgehoben werden. Dann stellt sich auch so ein Gefühl von Harmonie her. Marathonläufer oder so Langstreckenläufer erleben dieses Gefühl meist, wenn sie erstmal lange genug gelaufen sind, dann geht das ganz automatisch und dieser Rhythmus führt dazu, dass sie in einen fast euphorischen Zustand kommen. Glück ist das komplizierte Wechselspiel zwischen dem, was wir haben und dem, was wir wollen. So kommt es entweder darauf an, die Ansprüche abzusenken oder die Anstrengungen zu intensivieren und jeweils zu erkennen, welche Strategie die beste ist. Wenn wir ganz hochgesteckte Ziele und Erwartungen an uns richten und auch an andere Menschen, dann können wir mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass wir die nicht erreichen können und dann entsprechend unglücklich sind, frustriert oder resigniert oder wütend oder ärgerlich oder traurig. Und in Beziehungen führt es dazu, dass wir dem anderen Vorwürfe machen. Und bei uns selbst führt es dazu, dass wir uns klein machen, uns niedermachen, uns mit solchen Sätzen selber begleiten wie, ach, das habe ich wieder nicht geschafft und ich kann das nicht und ich bin nicht gut und ich bin schlecht. Und deshalb ist es bisweilen sehr schlau, wenn man sich nur solche Ziele setzt, die man auch lösen kann. Dadurch gewinnt man Kompetenzen hinzu, dadurch macht man immer neue Erfahrungen und damit wird man immer sicherer. Und siehe da, irgendwann traut man sich dann auch die größeren Ziele zu. Und wenn man das auf diese Weise betreibt, dann kann man oftmals sogar beobachten, dass man in einen Zustand kommt, wo man von einer erfolgreich bewältigten Herausforderung zur nächsten förmlich schwebt. Die Amerikaner nennen das Flow. dann hat man irgendein Problem, man nimmt das Problem an und stellt fest, dass man es gut lösen kann. Und da wächst dann die Begeisterung über sich selbst und man kommt in eine Spirale des Glücks, wo man von einer erfolgreich bewältigten Herausforderung zur nächsten jagt. Und man fällt natürlich automatisch aus dem Flow heraus, wenn man das Ziel seiner Wünsche erreicht hat. Das ist nun etwas ganz Furchtbares, dass man eigentlich nur so lange glücklich sein kann und sich auch immer wieder glücklich machen kann, wie man nicht dort ankommt, wo man hin will. Je größer die Angst vor einer Hürde war und je besser es gelungen ist, mit eigener Leistung diese Angst zu überwinden, desto größer ist die Freude, das Glück, die Lust, die man hinterher empfindet. Man fühlt sich wohl und glücklich, bis das nächste Problem kommt. Der Glücks- und Kreativitätsforscher Mihai Csikszentmihalyi, der den Begriff des Flow-Effekts geprägt hat, hat in einer groß angelegten Studie außerdem festgestellt, dass Arbeit als eine Glücksquelle von den meisten Menschen unterschätzt wird. Stichproben über mehrere Wochen zur Befindlichkeit am Arbeitsplatz haben ergeben, dass die meisten Glücksmomente nicht wie häufig geäußert in der Freizeit, sondern bei der Arbeit erlebt werden. Stefan Klein über die Ursachen. Nun hat die Neurophysiologie und die psychologische Forschung in den letzten Jahren gezeigt, Schaffenskraft hat nicht mit Zuständen des Unglücks, sondern hat mit Zuständen des Glücks zu tun. Kreativität und Lust sind so eng miteinander verwoben, dass sie überhaupt nicht voneinander zu trennen sind. Das wollen wir gerade in Deutschland nicht so recht wahrhaben. Das hat Folgen für die Gestaltung von Sozialsystemen. Also wenn Sie ein Sozialsystem haben, das sehr paternalistisch ist, das also den Menschen das Gefühl gibt, es würde sie zu ihrem Besten bevormunden, indem es ihnen zum Beispiel gewisse Leistungen gibt, unabhängig davon, ob die Menschen diese Leistungen wollen oder nicht, dann tragen sie damit nicht zum Glück der Menschen bei. Sie machen die Menschen dadurch unglücklich. Ein vernünftiges Sozialsystem gibt den Menschen, auch wenn sie in einer schwierigen Situation sind, so sehr wie nur irgend möglich das Gefühl und auch die reale Möglichkeit, über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. All dies sind Dinge, die eine Gesellschaft durchaus erreichen kann. In der Arbeit aufzugehen und selbstständig Entscheidungen treffen zu können, genau daran hapere es in Deutschland, kritisiert die Allensbacher Demoskopin Elisabeth Nölle-Neumann. Unternehmer und Manager ließen ihren Mitarbeitern zu wenig Entscheidungsfreiheit. Zu viele seien Befehlsempfänger. Eine Aussage, die sich auch in Zahlen ausdrückt. Unter den eher Unfreien bezeichneten sich nur 12% als glücklich, während von denjenigen, die in ihrer Arbeit eigene Entscheidungen treffen, sich 60% als sehr glücklich einstufen. Mangelnde Entfaltungsmöglichkeiten sind offensichtlich Glücksverhinderer, genauso wie Neid, Missgunst und andere Formen von Denkungsweisen, die in unserer Gesellschaft eben doch sehr verbreitet sind. Auch Mobbing ist so etwas. Das ist eigentlich sehr kontraproduktiv, um glücklich zu sein. Aber bis heute bevorzugen wir immer wieder die Vorstellung, dass es im Leben auf den Wettbewerb ankommt. Vielleicht kommt es aber auch darauf an, dass man sich für die Vielfalt, für die Buntheit, für die vielen Möglichkeiten, die es in dieser Welt zu entdecken gibt, begeistert. Vielleicht macht das den Menschen viel reicher und dann auch viel glücklicher. In den Himmel springen, das kann man auch aus dem dunkelsten Winkel, sagte schon Seneca. Glück hat eben viele Facetten und lauert nicht immer da, wo man es zu finden glaubt. Auch führt kein Rezept auf direktem Weg zum Glück, sondern schafft höchstens ideale Bedingungen für seine Ankunft. Ein Annäherungsversuch an das Glück kann sein, wenn wir uns sensibilisieren für die unzähligen Erscheinungsformen, in denen es auftreten kann. Es sind die kleinen und für sich so vergänglich scheinenden Freuden, mit denen wir Tag für Tag am großen Glück bauen können, das am Ende ein ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen umschließen kann. Durch Liebe ausgelöst können wir sicherlich einige der stärksten Glücksempfindungen haben, zu denen wir überhaupt fähig sind. Liebe ist eine Spielart des Glücks. Erstaunlicherweise sind die Grundmelodien der Glücksgefühle, die wir in verliebten Momenten haben, überhaupt nicht so anders wie die Gefühle, die wir in anderen sehr ekstatischen Momenten haben. Und auch das, was in unseren Gehirnen in solchen Momenten abläuft, unterscheidet sich nicht sehr. Es ist immer dieselbe Grundmelodie der ekstatischen, der überschwänglichen Gefühle, die aber auf verschiedene Weise ausgelöst werden kann. Und Liebe, das ganz starke Hingezogensein zu einem anderen Menschen, ist sicherlich eine der besten Weisen, diese Empfindungen auszulösen. Insofern wäre Glück die Beschreibung des emotionalen Zustandes und diese Haltung, dass man liebt, wäre die Voraussetzung dafür, dass man glücklich sein kann. Glück ist keine Glückssache. Über die Erforschung und Umsetzung eines begehrten Lebensgefühls. Sie hörten eine Sendung von Inge Bongardt und Dörte Hinrichs. Die Redaktion hatte Michael Röhl. Deutschlandfunk. Uhr die Nachrichten. Nordkorea verfügt nach eigenen Angaben über Atomwaffen. Abgesandte der Regierung in Pyongyang hätten dies heute bei den Gesprächen mit Vertretern Chinas und der USA bekannt gegeben, teilten Regierungsbeamte in Washington mit. Im Übrigen sei das für die Vereinigten Staaten keine Überraschung gewesen. Die USA hatten die Atomgespräche in Peking heute früher als geplant beendet. Es habe kriegerische Drohungen gegeben, die sich die Vereinigten Staaten nicht bieten ließen, sagte Außenminister Powell in Washington. In Pyongyang hatte Verteidigungsminister Kim den USA gnadenlose Todesstöße angedroht, sollten amerikanische Soldaten oder Verbündete auch nur einen Fuß auf nordkoreanisches Gebiet setzen. Der UNO-Sicherheitsrat hat das für den Irak gedachte Hilfsprogramm Öl für Lebensmittel ein weiteres Mal verlängert, und zwar bis Anfang Juni. Wie schon in den